Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. Kapitel 25. Die Entwicklung von Kains Geschlecht. Und siehe, da verschwand Abel, und Athiophe aß von den Früchten fröhlich zum ersten Male in seinem Leben vollkommen und tat genau, wie ihm befohlen ward. Und so belebte dann sein letzter Stamm bis auf die heutige Zeit alle Kleinlande in den Gewässern und nach der großen Schlangenbrutvertilgung durch die Fluten von den Himmeln auch die großen Festlande, die ihr heutzutage Afrika, Amerika und Australien nennt. Und sein Stamm ist nicht getötet worden durch die Fluten und ist noch derselbe bis zur Stunde dieser letzten Zeit zum Zeugnis der Gräueltaten der damaligen und der jetzigen Zeit meiner und Hanochs Kinder. Und siehe, so lebt noch dieser Athiophe natürlich und geistig bis zur Stunde verborgen auf einem Kleinlande in der Mitte der großen Gewässer, das nie ein Sterblicher finden wird, als steter Beobachter eures Tuns und Treibens. Und siehe, er aß und trank Früchte aller Art und zeugte noch 700 Kinder und noch 1000 Jahre lang. Dann aber wurde er erneut von mir und aß und trank nicht mehr, da er gesättigt wurde mit meiner Liebe für die Ewigkeit, die da ist die beste Speise. Denn wer damit gesättigt ist, der wird den Tod nicht sehen, schmecken und empfinden ewiglich, und es wird ihn dann nimmer hungern nach einer Speise, noch dürsten nach einem Tranke. Und sein Sterben wird sein ein lebendiger Austritt vom Leben zum Leben ins Leben des Lebens der Lebendigen durch den Lebendigen, der ich selbst bin. Und so gesättigt lebt Athiophe noch bis zur Stunde körperlich als der erste Menschensohn im weiten Angesichte der Erde und kann schauen aller Menschen tun und treiben und ist demnach ein alter Zeuge aller meiner Taten bis auf euch. Er kannte Noah, Abraham, Moses, all die Propheten und Melchisedek, den Hohenpriester. Und er war Zeuge meiner Geburt und meiner Neuschöpfung durch das größte aller meiner Werke, nämlich durch das Werk der Erlösung. Und so wird er auch aufbewahrt bleiben bis zur vollen Darniederkunft meiner heiligen Stadt, was soeben zu geschehen anfängt, allda er auch vollends aufgenommen wird als ein treuer Torwächter. Denn außer mir kennt niemand die Schlange so durch und durch wie er, dem sie am meisten zu schaffen gemacht hat. Und nun siehe, das ist die Geschichte Kains, euch nun gegeben zum reiflichen Nachdenken über euch selbst, damit ihr euch dadurch desto eher und desto leichter selbst finden möget und erkennen euer Böses an der Wurzelfaser und zerstöre dasselbe in den tiefsten Fundamenten, um sodann in meiner Liebe wiederzufinden, das so lange schon verlorene Paradies und endlich zu werden, wahre, getreue Bürger meiner neuen, großen, heiligen Stadt, wie ich euer aller, aller getreuster, heiligster und allerbester Vater bin, von allen Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen. Ende dieses Kapitels.